Surat al-Shura, Sura Nummer 42, die Beratung. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Ayn. Qaf. So gibt dir Allah als Offenbarung ein. Und hat auch zuvor denjenigen, die vor dir waren, als Offenbarung eingegeben. Er, der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Beinahe brechen die Himmel auseinander von oben her, und die Engel lobpreisen ihren Herrn und bitten ihn um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Ja, sicherlich, Allah ist der Allvergebende und Barmherzige. Über diejenigen, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen, ist Allah Hüter, und du bist nicht ihr Sachverwalter. Und so haben wir dir einen arabischen Koran als Offenbarung eingegeben, damit du die Mutter der Städte und diejenigen ringsumher warnst, und damit du vor dem Tag der Versammlung warnst, an dem es keinen Zweifel gibt. Eine Gruppe wird im Paradiesgarten sein und eine Gruppe in der Feuersglut. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er sie wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er lässt, wen er will, in seiner Barmherzigkeit eingehen. Und die Ungerechten haben weder Schutzherren noch Helfer. Oder haben sie sich anstatt seiner Schutzherren genommen? Allah allein ist doch der Schutzherr. Er macht die Toten wieder lebendig und er hat zu allem die Macht. Und worüber ihr auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht Allah allein zu. Das ist doch Allah, mein Herr. Auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. Er ist der Erschaffer der Himmel und der Erde. Er hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und auch aus dem Vieh Paare, wodurch er euch vermehrt. Nichts ist ihm gleich, und er ist der Allhörende und Allsehende. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Er gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch. Gewiss, er weiß über alles Bescheid.